told black, white, man. Und ganz neu auch hier, die Members of Mayday. Members of Mayday. Für Nachtschwärmer. Überraschung, Überraschung, das sind ganz andere Mayday-Töne, die wir sonst, als sonst gewohnt sind. Members of Mayday, Sonic Empire. the chapel, and the happy Pope of Fools was led out in triumph. And now the surprise and admiration of the people redoubled. They found the wondrous grin to be but his ordinary face, or rather, his whole person was a grimace. Der Song. Herr Schuhverkäufer und Kumpel, was machst du für ein Gesicht hin? Das sollte nicht stimmen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Ja, das wird sein. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Verkaute Stimme. Geiler. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dance, Go und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000 und Radio Regenbogen. Da bin ich wieder. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Und ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott. Den nicht bitte. Los jetzt, mach Musik. Das ist die ganz neue von The Course. Der erste war ja Ready or Not. This ain't nobody. Bye. Ain't Nobody. So, mit ganz neuen Kurs. Jetzt haben wir gleich unser Gewinnspiel. 01388000. Es gibt wieder meine super starke CD. Und ich habe es jetzt rausbekommen, warum das El so ein Gesicht hinmacht. El, was war da heute wieder los? Das war furchtbar. 16 grauenhaft lange Stunden Schuhverkaufsqualen. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ich knie und warte auf eine Frau, die gleich aus den Nähten platzt. Und? Das Erste, was sie dir als Schuhverkäuferlehrling sagen, ist, wenn du eine Dicke im Sessel hast, schau niemals nach oben. Was hast du gemacht, da? Ich habe nach oben geschaut. Nein. Ich sah ihre Unterwäsche. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich durchdrehte. Ja, hoffentlich hältst du hier nicht durch. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Dafür Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Genau, zeigt, was ihr drauf habt. Jetzt geht es richtig los. Leg los! Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los! Und jetzt ein kleines bisschen so. Leg los! Mach mal auf! Hey yeah! Jetzt kommt alles, was auf den Tanzflächen Rang und Namen hat. Fünf Interpreten werden gesucht. Fünf Stück. Aber aufpassen, es sind kleinste Samples von anderen Songs drin. Und wenn ein Cover drin ist, das Original, wer das weiß, das genügt mir natürlich auch. Attention. There is no parking on the dance floor. Wow, was für ein geiles Programm. Hey. Get up. Wow. schon mal, da müssten fünf Interpreten doch drin gelegen haben, oder? Das sind damit eigentlich weit mehr gewesen, aber fünf müssen wir doch wissen. Als echter Nachtschwärmer. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Radio von hier, Radio BB, Radio Regenbogen. Echten Bomben-Sound hier. Jetzt ist aber gut. Kelly Blondie, was ist denn hier wieder los? Kelly! Schon gut. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Danke. Damit wären wir wieder alle Freunde, Kelly und ich. Klar. Ich hatte sie nämlich schon vermisst. Technische Frage, glaubst du, dass der CD-Player keinen Fehler hat, der eine, ha? Es hat keinen Sinn, ich kenne das Geräusch, das sind Todesseufzer, die mache ich selbst jeden Morgen. Okay, ja. Mal gucken. Andreas aus Döttingen, das ist in der Nähe von Reutlingen. Ja, habe ich es richtig gesagt? Jawohl. Grüße dich, Andreas. So, das waren also alles Tanzflächenknüller. Jetzt wollen wir von dir mal fünf Interpreten hören. Mhm. Also es war ganz am Anfang erstmal Technotronic. Ja, genau. Dann die Porn Kings. Ja. DJ Quicksilver. Richtig, drei Hammer. Red Five. Fünf, vier. Und Underworld. Underworld, fünf, yay, genau, stimmt. Super! Eine CD für den Andreas! Spitze! Spitze! DJ! Pump it up! Dann ist der Internet! Und ich verzeihe, wir machen jede Stunde ein Gewinnspiel! Aber schon mal, heute werden wir mal in die andere Richtung gehen, weil Kelly hat mich, ich bringe heute keine oder ganz selten Blondinenwitze, da ist nämlich die Kelly schuldig. Nein, wie kommst du denn darauf? Ja, weil du weißt ja, Kelly, warum, ha? Mann, gegen den hätte ich gern was in der Hand. Und heute bringen wir mal deswegen so Anti-Blondinenwitze. Ganz genau. Die doofe Witze-Ecke. Und zwar en masse. Zum Beispiel, der Mann, mein Körper ist wie 80 Kilogramm Dynamit. Sie, ja, ich sehe es, aber nur eine 10 cm lange Lunte. Eieiei, das fängt ja schon gut an. Das fängt ja gut an. Hier noch einer. Kurz vor der Werbung. Was hält die meisten Männer vom Studium ab? Antwort: Das Abitur. Hey, wie rechnen? Sie? Was wird denn das hier? Hm? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. But goody. Wir haben jetzt volle Stunde. Da gibt es gleich Aktuelles und anschließend bin ich dann gleich wieder da. Was gibt's? Wisst ihr eigentlich, dass wir kein Familienfoto haben? Ja, aber fast hätten wir eins. Ja, wir haben immer alles fast. Wir haben fast ein Foto gemacht, wir wären fast in Ferien gefahren, wir hätten fast die Kinder impfen lassen, aber es ist immer was dazwischen gekommen. Aber nicht heute. Heute ist unser Familientag. Wir werden die Viererbandis sein. Ui, dann habe ich alle vier auf dem Hals. Nein, bitte nicht. Das wahnsinnsfette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale.